1 Live. Moving. Dickes Oster-Special an diesem Ostersamstagabend. Wir bleiben jetzt bis 1 Uhr live drauf, surfen nachher in der 1 Live Club Wohnzimmer Edition zahlreiche Clubs in NRW ab und übertragen den Sounds der Residents auf eure Couch. Es geht 10 Uhr los, dazu noch Sets von Topic und Mogwai, auch später dann als Video-Livestream über die 1 Live Facebook-Seite. Und jetzt erstmal Moving as usual mit dem Top 5 Moving Mix ab 6:30, damit ihr auf den aktuellen Stand kommt. Und ich spiele jetzt erst einen ganz neuen Track von Nea, Some Say heißt der, der Felix Remix. Ich bin Jan-Christian Zeller, wünsche euch einen schönen Samstagabend. Trying to hit me up again, nah, nah, nah, nah. I'm over you and I don't. Dann ruf mich an, oh Bruder, bitte komm raus. Session, Session, du musst representen. Neben mir liegt ne Frau. Ich muss jetzt los und sie guckt mich an. Oh, guck nicht so, ich weiß auch. Abgefuckt, du musst selbst beenden. Spät, die weiß, wann ich zipp. Auf dem Beifahrersitz. Bitch an Ampel, ich schwing. Bro, mein Kopf ist gefickt. Zu jung, hab keine Weitsicht. Was ist richtig, was nicht? Sonnenbrille an. Fahr durch meine Stadt. Ich geb kein Fick, 200 km. Keiner wird mir was schenken, Baby, es liegt nicht an dir. Arbeit, Arbeit, kein Schlaf, wenig Zeit, sie bleibt dennoch bei mir. Ich denke mal, sie muss taub und blind sein. 100 Kilo, halbe Mio, schwerer Junge, Narben im Gesicht, denn vieles lief nicht, wie es sollte. Jetzt wendet sich das Blatt, heute haben meine Schuhe denselben Preis der Miete, den Mama nicht zahlen konnte. Sonnenbrille an, fahr durch meine Stadt, ich geb kein Fick, 200 km. Shoutout an Apaches Tachozähler und an euren Samstagabend im Radio mit 1 Live. 21 Uhr Topic. Merkt euch das als Start für unsere 1 Live Club Wohnzimmer Edition, der Startschuss. Ich spiele jetzt aber auch erstmal die Sachen, die sonst noch so wichtig sind und neu sind an diesem Wochenende, die rausgekommen sind. Als allererstes ein Track, der eigentlich hervorragend wäre für jede Form von Beach Party, die es gibt. Aber da ja niemand von uns so schnell Beach oder Party erleben wird, zumindest keine Party auf dem Beach, lasst uns jetzt einfach ein bisschen Sonne auf Balkonien genießen oder wo auch immer ihr euch gerade befindet. Mit der neuen Single von Diplo. Und Diplo persönlich wird euch jetzt hier die Samstagabend-Anmoderation geben. Hey, this is Diplo and JC is bringing the party to you one night. This is Diplo from Major Lazer. What's up, JC? Bringing the party. Woo! Yeah, party, party, party. 1 Live. Trending. Love to the World heißt dein neuer Song. Oh, 21 Grad Soundtrack von Diplo und Wax Motive Love to the World in 1 Live mit Shanta Paul and Blue Cantrell. Von neu für den Sektor bis Throwbacks. Blue Cantrell, Sean Paul, Breathe, 1 Live Moving. Dirty, so what's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you trying to pose like I can't be acting shady? What's that supposed to be about, baby? Can't free up your vibe and stop acting crazy. Shonda Paul, I give it a good loving daily. Now you trying to pose like I can't be acting shady. You say you love me, you say you love me, but you never there for me. Make it very clear to you, you're very dear to me. An honor of me share to you, me not unfair to you. Woman, I want to really make you know that I will always draw near to you. But me know me not no fear to you. Me stand up like a man and I'll be okay. There because I care for you. Long time you're telling me not a girl I compare to you. Woman, if you leave me now, I'm gonna shed a lot of tears for you. You want to breathe and still you're not exhaling. Say you want to leave cause this relationship failing. Ain't nobody said that it would be smooth sailing. Girl, I want to know why you're bailing ship, yo. So what's that supposed to be about, baby? Get free up your vibe and stop acting crazy. Reminisce on all the good times daily. Why you trying to pose like I be acting shady? Shady.

Bitches. Schon die Tusi Slide Choreo, gleich ist euer Moment gekommen. Sektor, ihr bekommt bei uns eure Hits. In my bones. Jeden Tag, die ganze Woche. Und immer sonntags, eine ganze Sendung lang, alles, was neu ist. Hi zusammen, ich bin's, Philipp Esterewitsch. Hier in der Sendung erzähle ich euch alles zu den Künstlern und ich stelle euch natürlich die neuesten Songs vor. What's going on, this is Drake. Pussy slide, then I hit it double time, then I hit a spin, cause we spun that block a couple times. Neu für den Sektorsonntag. Nur in 1 Live. Live. Moving. Jetzt aber. Der erste Mix des Abends und eure Steps bitte. Right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Hier kommt Drake als erster Song im Top 5 Mix. 1 Live. Moving Mix. Mit Jan-Christian Zeller. Black leather glove, no sequence. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot high. Right foot up, left foot high. Right foot up, left foot high. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Right foot up, left foot slide. Basically I'm saying either way we got to slide. Hey. Right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Right foot up. Slide. 2,000 shorties wanna tie the knot, yeah. 200 shooters on my brother's block, oh, yeah. Pedal off a rose like I love a knot, maybe not. I don't know what's wrong with me, I can't stop, oh, yeah. Right foot up, left foot slide. Right foot up, left foot slide. Right foot up. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot high. Right foot up, left foot high. Right foot up, left foot high. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Right foot up, left foot slide. Basically I'm saying either way we about to slide. Hey. Right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Right foot up. Left foot slide, right foot slide. yeah. Told them wipe a nigga nose, they slash that. I won't never sell my soul, and I can beg that. And I really wanna know when you where I was like that. I was like that. Bisschen Sundowner-Vibes. Hier hört den 1Live Moving Mix, der Top 5 Mix mit den aktuellen Hits geremixed. Roddy Rich, Doppel D, Doppel C, The Box, ich hab den Greco-Remix gespielt. Dua Lipa next. Break My Heart spielen Leon Brooks VIP Edit. Doja Cat kommt noch, Topic kommt noch. 5 Songs nonstop. Always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. Say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Baby, it's you in my reflection. I'm afraid of all the pain.

Forever spinning round inside this room. Hey, hey, won't you come on over? I'm a sucker for you, wishing we'll be out here soon. So tell me if you wanna, cause I got this feeling. I wanna hear you say it, cause I can't believe it. With every touch of you, it's like I've started dreaming. Guess heaven's not that far away. And I'll be singing la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. You're breaking me la la la la la la la la. I'm just right here dancing around to the rhythm that you play when you're breaking my heart. You know that I can't get you out of the system. Get right from the start. I'm just right here. Topic mit Breaking Me im Retrovision Remix im Top 5 Moving Mix. Ihr werdet den Song heute Abend noch ein, zweimal hören, denn wir haben Topic nachher noch hier in unserem 1LF Club Wohnzimmer Special, die Wohnzimmer Edition, ab 21 Uhr eine ganze Stunde in the Mix. Und ich schalte schon mal einmal direkt jetzt ins Homestudio von Topic. Hi! Genau, hi. Na, wie geht's? Dankeschön. Ich freue mich, dass wir kurz sprechen, dass du heute Abend mit dabei bist bei unserer Aktion, die wir vorhaben. Wir wollen ja in verschiedene Clubs schalten. Du machst die Introduction sozusagen ab 21 Uhr und überall läuft dein Song verrückt. Ja, richtig verrückt. Also vor allem, wie schnell das jetzt auch plötzlich geht. Ich meine, gut, der Song ist jetzt nicht von letzter Woche. Es ist jetzt auch schon 4 Monate draußen, glaube ich. Aber irgendwie so die letzten 3-4 Wochen hat sich das so krass international irgendwie angezogen, sage ich jetzt mal, oder hochgezogen. Es ist, glaube ich, auf Platz 57 der Welt in Spotify. Also schon crazy. Ja, und wenn man, genau, wenn man jetzt im Auto durch L.A. fährt zum Beispiel, ne, und ein bisschen Satellitenradio hört, läuft Topic. Verrückt. Ja, ja. Wir haben schon Leute aus L.A. geschrieben. Finde ich richtig, richtig absurd. Ja, oder irgendwas Exotisches. Irgendjemand in einem ganz exotischen Land, der gesagt hat, oder der geschrieben hat oder sowas. Keine Ahnung, gibt sowas auch? In Brasilien relativ viel. Wir schreiben relativ viel aus Brasilien gerade. Ja. Ah, okay. Da zieht es gerade gut an. Und was auch krass ist, der ganze Ostblock ist irgendwie so komplett am Start. Also egal, ist ob Rumänien, Russland, Bulgarien oder so, da ist der Song halt voll weit oben in den Charts überall. Crazy. Ja, Gratulation dazu und deswegen nochmal gute Sache, dass wir nachher hier dieses Special machen. Ab 21 Uhr ist Topic hier auf Sendung. Spielt eine ganze Stunde für euch. Natürlich auch nochmal Breaking Me in neuen Edits. Hört ihr 1LF Moving, Samstagabend, kurz vor 7 mit DJ Snake. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki.

Live. Moving. Hi, ich bin Jan-Christian Zeller und wir machen in 10 Minuten große Spring Break Party mit den Black Eyed Peas. Die haben nämlich nach Ritmo jetzt noch eine neue Single rausgebracht, die auch super Latin-mäßig ist und unfassbar viel Sonnenschein enthält. Gleich der ganz neue Track. Davor rasen wir noch mit 500 PS auf den Ostersonntag zu und Regard mit Ride It spiele ich jetzt als erstes. And Live. Moving. Ich drück aufs Gas, hör die 500 PS. Fahren durch die Stadt, GTA Los Angeles. Alles macht schwarz, Maserati, GTS. Manchmal gibt's Palaver, doch es regelt sich von selbst. PS und 7500 Masken, Stoffmasken, wird Raf Camora rausgeben, und zwar auf Nacken, schreibt er, for free, im Rahmen der Veröffentlichung von seinem neuen Model-Label bzw. der neuen Kollektion, die er da rausbringt. Also bald ist in Arbeit, 7500 Masken von Raf Camora, Corona-Ehrenmann. Jetzt spiele ich euch den neuen Black Eyed Peas Track. Die hatten ja schon auf Ritmo J Balvin mit dabei und haben jetzt den nächsten Latino-Superstar mit an Bord, nämlich Ozuna und die neue First Lady der Band J-Ray Soul. Ich bilde mir sie ein, sie klingt ein bisschen wie Fergie, aber vielleicht bilde ich es mir auch nur ein. Eins Live, Trending. Mamacita. Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, baila. La música está tío, ya la veo, mamacita. Luis Butón es su vestido, diamante. Le gusta cuanto al oído, yo le digo eh. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca tumba. Siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan. Salen y gastan la funda. Le gusta sudarle el alcohol. Sola la pasa mejor. Vestida de Christian Dior. Siempre llega cuando sale el sol. Dame lo que yo sé. Una botella de rosé. Que la chori tiene sed. Es seguro y mami la rompe. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. Ella tiene algo que hace que a mí me guste. I'ma put you in the mix. Put you in the mix. Put you in the, put you in the, put you in the mix. Okay, I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Dame eso, dame beso. Dame tu corazón, dame cuerpo. Mommy, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like, who that? Dame dulce, dame azúcar. I do what you say, vamos a bailar. Cause I like the way you move like this. I like the way you wind up your hips. I like the way you grind and twist it. Hot damn, baby, you got me lit. When you put me in the mix, put me in the mix, put me in the mix. I'ma put you in the mix, put you in the mix, put you in the mix. Mamacita, qué bonita. Mamacita. Put me in the mix, put me in your vida. Put me on top, ponme arriba. Put me in between ya. Mami got the fire and I got the gasolina. Mueve mami, move it on me. Saco dolor, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. Tsunami. I wanna make you my princess. Where you wanna go, what interest ya? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Alright, uh-huh. Boy, you got me saying ooh la la. Ay, Dios mío, oh my God. Call me mamacita. Bester Sound für Balkonien, oder? Neue Black Eyed Peas Single zusammen mit Ozuna, Mamacita heißt sie. Neu für den Sektor. Ihr hört 1 Live, hier ist Moving.

im Fernsehen spricht gerade der Bundespräsident und in 1Live Moving ist es Shindy. Aber ist zum Verwechseln ähnlich, finde ich. In diesem Sinne wünsche ich allen ein gesegnetes Osterfest, wunderschöne Feiertage und verbleibe mit der Bitte, besonders an meine Stadt, aber auch an jeden anderen, der das sieht, haltet euch an die Regeln, bleibt zu Hause, Gott ist der Größte. Peace. Da sitzt Shindy und neben ihm bei ihm zu Hause auf Couch der Bürgermeister, der Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen, wo Shindy herkommt. Und schon wieder zum perfekten Redenhalter, Alter. Hier ist Shindy mit seinem aktuellen Track, da klingt er wieder ein bisschen anders, What's Love. Wie du deine Braids trägst, Destiny's Child. Jedes Mal ein Lächeln auf den Lippen, wenn ich schrei. Vielleicht rennst du gerade mit meiner Karte durch die Läden. Vielleicht drehst du durch und schreibst meinen Namen auf deine Nägel. Oder sitzt bei Starbucks, Sex and the City. iPhone-Akku voll, bis zum Schmollen, weil ich bin busy. Süß wie ein Bonbon, verpackt in Pastellblau. LV, Multicolor Haut wie Karamell. Schick mir deine Fotos, fick mein Kopf. Schick mir deine Videos, oh mein Gott. Eigentlich war Sport, aber Shorty wanna talk. Steig in meinen Wagen und wir cruisen ohne Dach. What's love? So clean und dein Talk so dirty. Ich sag, du bist so dünn und dein Booty so curvy. Sexy over 30, Kette auf dem Jersey. Und mein Süßigkeitenarmband so flirty. Come on, Tüter Bell, Mademoiselle Chanel oder Miss Dior, je t'adore. Wie du aus dem Store kommst, Shoe Game Fire. Baby, gib mir bisschen von dem Gitchi Gitchi, ja, ja. Willst du lieber schnell was holen am Drive-In? Oder wir bestellen beim In-Room Dining? Uhren sind gestellt nach unserem Timing. Egal wonach du fragst, Baby Girl, du weißt, ich hab's. What's love? Life. I was born to love, to feel that touch. I was born to love, fill up my heart. I was born to love, to feel that touch, give the whole of my heart. I was born to love, can't get enough, never. I was born to Sektor. Wir bringen die Clubparty zu euch nach Hause. 1 Live Club Wohnzimmer Edition. Hey, ich bin Topic. Bleibt zu Hause, wir bringen euch die Party ins Wohnzimmer. Heute ab 21 Uhr Facebook Live und in 1 Live mit Mogwai, Topic und den DJs der angesagtesten Clubs im Sektor. Hey Leute, ich bin der Mogwai. Feiert eine fette Party mit uns. 1 Live Club Wohnzimmer Edition. Die Clubparty für zu Hause. 1 Live. 1 Live. Moving. Jetzt 20 Minuten Dancefloor Classics und die Frage an euch: Wozu habt ihr 2012 gedanced? 1 Live. Moving Mix. Mit Jan-Christian Zeller. Passt auch noch in 2020 Pitbull Give Me Everything. Jedenfalls für einen schönen Sonnenuntergang gewesen. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I will not love you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Der Song ist mega, aber was echt mies ist von mir, dass der Typ Jean-Jacques Smoothie heißt. Und ich habe definitiv gerade nicht im Ansatz einen Smoothie oder ein Smoothie-ähnliches Getränk in Griffweite. Aber ihr vielleicht auch nicht. 1 Live Moving Throwback Mix. Smoothie-mäßige Temperaturen im Sektor. Ich habe alle Studiofenster aufgerissen, ihr hoffentlich auch. Und hier auf dem Pult liegt Ashanti im Throwback Mix. Yeah.

ein Bob Sinclair Evergreen als Finale in diesem Throwback Moving Mix in 1Live. Ich lese, ihr habt euch in euren Garten zurückgezogen, in die Idylle, also sofern ihr einen habt. Gabriel, danke für die Story, wo ich dein Notebook sehe. Es lebe das verspiegelte Display, ne? Wo man mehr Garten sieht, als das, was auf dem Screen ist. Ich erkenne, es ist 1Live.de, was du da aufgerufen hast. Und Stefan, alter Buddy hier vom Waldrover Parkfest, schreibt noch, danke für die geile Mucke, hilft beim Gartenhaus streichen. Ich hoffe, es ist fertig jetzt. Ich gehe in die aktuelle Liste jetzt hier wieder zurück, in 1Live Moving mit Felix Jehn. Sein Song hier heißt Sicko. What they say, cause I wanna get in your face. So now do you taste? I wanna know, I gotta know. All I wanna play. Don't care what they say, I'm waving to for you. Loud and tasty, no, I demean it. Loud and tasty, wait, do I mean it? Loud and tasty, what am I feeling? I feel it, I feel it. Loud and tasty, I know I want it. Loud and living, baby, get on it. Drink it down, I'm just being honest, honest. I be like, I'm a sicko. No, you don't know who you play. Walk away when they go out and find out that I'm a sicko. No, you don't know who you're playing. Overdose, you can take me on a daily, daily. Yeah, baby, I'm a sicko. Huh. I be like, I'm a sicko. No, you don't know who you're playing. Overdose, you can take me on a daily, daily. Yeah, baby, I'm a sicko. And life's life moving. Another one. Another one. We the best music. DJ Khaled. I don't know if you could take it. No, you wanna see me naked, naked, naked. I wanna be a baby, baby, baby. Spinning in his red just like he came from Maytag. Rocker with it on the brown. Like, when I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gon' do. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wow, wow, wow. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Let's go. I hope you know I'm for the taking. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Cause you done beat it like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wow, wow, wow. Wow, wow, wow, thoughts. Wow, wow. For the taking, I heard it got these other niggas going crazy. Yeah, I treat you like a lady, lady. Fuck you till you burned out, cremation. Make it cream, yeah, Wu-Tang. Throw that ass back, bouquet.

chasing stars alive. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope, bright as gold. And now there's nothing left. Life. Good Lord, why you make it so hard? Guter neuer Dude aus Berlin, den ich euch hier vorstelle. Simba heißt er. Selbst wenn ihr vor 3 Jahren den Film Bibi und Tina gesehen habt, Mädchen gegen Jungs, warum auch immer, ihr werdet euch vermutlich nicht erinnern können, aber er hatte da eine Rolle. Das hat aber nichts mit dem zu tun, was er jetzt macht. Er ist jetzt in der Playboys Mafia aus Berlin. Er ist PS2, Street Fighter 3 Profispieler und hier ist sein neuer lästiger Trap. Angels. Angels sippen. Sippen. Und sie beißt sich auf die Lippen, ey. Angels sippen. Meine DMs, die sind voll, du musst mir Liebesbriefe schicken, ja. Angels sippen. Und sie beißt sich auf die Lippen, ey. Angels sippen. Meine DMs, die sind voll, du musst mir Liebesbriefe schicken. Ich spiel Monopoly mit deinem Leben, Nigga. Meine Helly Hansel kann ich dir nicht geben, Nigga. Weil mein Fahrrad in einem Parkhaus parkt und sie mir sagt, sie findet Playboys wie mich überhart. Ich häng am Block mit Jungs aus Blocks, du Pico. PS2, ich hab nen Schein in Socks, du Pico. Oder 2 was Charlie-Tieren zu nem Piercing braucht. Der Bulle weint, weil RB wieder 20 raucht. Und wenn ich tanze so wie Kodak, dann lachst du mich aus. Ich komme nicht allein, heißt du kommst heute nicht nach Haus. Ich war mal in hier drin, vielleicht geh ich wieder rein. Meine Du kommt aus der Icebox, sie will zu mir, doch heute nein. Angels sippen. Und sie beißt sich auf die Lippen, ey. Angels sippen. Meine DMs, die sind voll, du musst mir Liebesbriefe schicken, ja. Angels sippen. Und sie beißt sich auf die Lippen, ey. Angels sippen. Meine DMs, die sind voll, du musst mir Liebesbriefe schicken, ja. Ich fühl mich wie ein Jedi aus dem Film, denn deine Gang schaut wegen Schwertern, um gegen mich zu gewinnen. Ich fühl mich so wie Spider-Man, weil seine Shadi die war soft. Ich mag gar keine Spinnen, doch häng mir wieder in der Loft. Sie sagt, Simba trifft sie oft, doch das sind Lügen. Ich häng in Easyjets und komm zu spät wegen Flügen. Der Gig war trotzdem soft und mein Wasser ist, es schmeckt gut. Wir sind Playboys und ein Playboy tut, was ein Playboy halt tut. Ihr habt 1Live Moving mit Simba, das war Angels Sippen. Mehr Rap und Hip-Hop 2030 im Hip-Hop-Moving-Mix von DJ Maxi. Und davor stelle ich euch gleich noch einen Typen vor, der sich für 500 Euro selbst als DJ im Stereo in Bielefeld eingekauft hat. Wer macht das? Warum macht ihr das? Ja, die sind einfach sehr kreativ geworden. Es gibt so eine Crowdfunding-Aktion, um den Laden zu retten in dieser ganzen Aktion. Also wer zahlt 500 Euro, um einmal einen Abend aufzulegen? Ich stelle euch Lukas gleich hier vor in 1Live. If you take a photo, get my good side. Toast into the future, tell them more life. Nah, nah. If you want some drama, catch me outside. Nah, nah. Let's not take it there. Though. The rave so serious. See me dance so serious. Why you look so serious? Hands up if you're feeling us. Ah. One shot, two shot, three shot, four shot. I think that you need some more shots. Wait, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la la la. Shot. I think that you need some more shots. Wait, holla. Take it to the motherfucking dance floor. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la. Tequila, la, la, la.

hat sich das gegönnt. Deswegen die Frage an dich, Lukas, erzähl kurz, wie kam es dazu? Also, das Stereo, die Betreiber kennen meinen Partner auch nicht. Also ich betreibe mit dem Max in Bielefeld das Xtrasport Bielefeld Sende und das Xtrasport Bielefeld City. Das sind halt zwei große Fitnessstudios. Und dann haben wir halt diese Save Our Stereo Crowdfunding-Aktion über die sozialen Medien mitbekommen. Und wenn wir eine Weihnachtsfeier quasi fürs Xtrasport ausrichten, dann haben wir dieses Jahr gesagt, gut, dann wird wohl die Weihnachts-Aftershow-Party dieses Jahr im Stereo stattfinden. Max und ich legen auf. Endlich mal ein guter Sound. Endlich mal ein guter DJ, ne? Ja, ja. Ja, ich bin ja froh, dass du das so ein bisschen aus Nachbarschaftshilfe beschrieben hast, dass du das machst. Ich dachte schon, du bist so Stammkunde, hast gesagt, die Residence und JC Zeller, wenn er vorbeikommt, die können alle gar nichts, ne? Mach ich selbst. Wir sind im Endeffekt natürlich auch, weil wir auch Inhaber geführt sind, von unseren Mitgliedern abhängig, ne? Und genau so ist im Endeffekt das Stereo von seinen Kunden beziehungsweise von seinen Partygängern mehr oder weniger abhängig. Und dann haben wir gesagt, komm, wir leben in Bielefeld, hier ist eh alles über sich, man kennt sich. Da müssen wir auch irgendwie eine Möglichkeit finden, dass wir den so ein bisschen unter die Arme greifen. Ne? Support your local club sozusagen, ne? Genau. Also auch aus deiner Perspektive, jetzt auch als Betreiber, so Fitnessstudio-mäßig, trifft dich ja genauso, oder? Wir hoffen auf unsere geile Community in unseren Fitnessstudios, dass die uns quasi unterstützen, ne? Dass die Beiträge quasi nicht zurückgebucht werden, weil die kriegen dann die Vertragslaufzeit hinten drangehangen. Ne? Also, okay, so hast du das gelöst. Okay, ja. Hm? Genau. Ja, ich finde, in der Zeit sollte man doch schon so auch mal nach rechts und nach links mal gucken, ne? Und ein bisschen wieder zurück zur Menschlichkeit finden, ne? Gutes Statement von dir, Lukas. Dankeschön. Perfekt. So, hat mich gefreut. Vielen Dank und Grüße an Stereo und unterstützt die Jungs, ne? Sonst verliert Bielefeld ein bisschen Kulturgut. What? Übrigens, ihr müsst jetzt nicht 500 Euro cashen, es gibt da auch günstigere Sachen. Musikwunsch, 10 Euro. Kann man machen, oder? Übrigens, wir schalten nachher in Stereo, die machen mit bei der 1Live Club Wohnzimmer Edition und nachher spielt Lars Rakete von dort. Wir streamen das. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always a rough guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend that type, nice to kiss your dad type. I'm the bad. Thank you. Live. I wanna feel, but I'm broken hearted. Live. Moving. Ich heiße Jan-Christian Zeller, wünsche euch einen schönen Ostersamstagabend. Und je nachdem, wie intensiv ihr TikTok konsumiert, habe ich jetzt hier den einen oder anderen Track für euch. Maxi spielt gleich ein bisschen Tootsie Slide mit Drake. Aber erstmal Roddy Ricch mit The Box. Hier ist der Hip-Hop-Mix. Hey, I won't never sell my soul, and I can take it. And I really wanna know where you at, where I was set back, where the stash at? Cruise the city in a bulletproof Cadillac. Cause I know these niggas out there where the bag at. Gotta move smarter, gotta move harder. Nigga try to give me 5 mile water. I lay his ass down on my son, on my daughter. I had the Draco with me, Dwayne Carter. Lot of niggas out here playing, ain't ballin'. I done put my whole arm in the rim, Vince Carter. Yeah. For the quarter, shawty been seen the double C's. I bought her. Got a bitch that's looking like a Leo, she a model. I got the P slip up, my whip's keyless. Come on, I'm about to get the key to the city. Patty, light up the seat. Forgetting out the coupe at the lot. Told him for a 12 fuck swap. Buzzing all the bells out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the A. She said the nigga soul, got cash out. Told him wipe a nigga, no. Say slash slash. I won't never sell my soul, and I can back that. And I really wanna know where you at, where. I've been moving them out. They steal it with me, then he got the blues in the pouch. Yeah. Took her to the forest, put the wood in the mouth. Bitch, don't wear no shoes in my house. The private I'm flying in, I never wanna fly again. I take my chances in traffic. Yeah. She sucking on dick, no hands with it. I just made a rolling plane like a landing strip. I'm a 2020 president candidate. I done put 100 bands on Zimmerman shit. I been moving real gangster, so that's why she pick a crit. Shawty call me Crisco, cause I pop my shit. Got it out the mud. There's nothing you can tell me. Yeah, when I had a job. South Street wealthy. We got the coupe at the lot. Told him fuck 12, fuck swap. Buzzing all the bells out the box. I just hit the link with the box. Had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal. I'ma get lazy. I got the mojo deals. We been trapping like the 80s. She said the nigga soul. Got the cash out. Told him wipe a nigga. No. Say slash slash. I won't never sell my soul. A thick chick sitting on the couch and I'm going through my Netflix. Fourth in the I ain't even doing. Tell her pull up, make it shake like Nesquik. Neck frozen with nowhere to go. Nope, popping COD on the PS4. Yeah. Tell the chill like refrigerator doors. We can heat up some ramen, can't go to the store. Can't even go on tour. So bored, I'm losing my mind. All these girls tell them one at a time. Still hating, tell them catch me outside. I'm finito, finito. At home like Depot, Depot. Ay, she gon' suck it like mosquito, mosquito. Ay, I ain't lying, she a Leo, Leo. Ay, married to the money, dressed in tuxedos. Yeah. I control your mind like I'm Magneto. Got my Vans on and they look like sneakers. Yeah. Explore like Dora on a hunt like Easter. Okay, I'm bored in the house and I'm in the house bored. Yeah. Bored in the house and I'm in the house bored. Boy. Bored in the and I was bored and I'm bored in the game, I was bored. Bored in the house, bored in the house, bored. Bored in the house, bored in the house, bored. I'm bored in the morning, I was bored and I'm bored in the morning, I was bored. I'm bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, bored, with some Baidu playing burning incense. Baidu, tonic, gin mixed in. Snoop House shoes getting down in the kitchen. Ay, I'ma socialize at a distance. I'm living my best life, minding my business. And my anti-socials for the win-win. Lockdown, I'ma stay staying in. Ramen noodles every night from my din-din. Hulu binge, watching episodes of Ben 10. Yeah. And I got T-Raw for assistance. Bad boy, I'ma at the bar like a piston. In quarantine, I'm the quarterback. Quarterback. MVP, I'm scoring that. I'm scoring that. And a fool here. Shout out DoorDash. Shout out DoorDash. With the napkins. I need more of that. I need more of that. Hey, can't find the remote. Out of control. Out of my mind. Out of my hands. Out of my soul. Honor the code. Got my locks blinded in gold. I'm in a house and I'm so damn bored. I'm in a house like Corey. Where you could find me like Dory. He keeping me on a story. Sunning them all like a Maury. My competition is boring. I'm bored in a house and I'm bored. Can't board in a house and I'm in a house bored. Bored in a house and I'm in a house bored. Bored in a game house bored. And I'm bored in a game house bored. Bored in a house bored. And I was bored. Bored in the house. Bored in the house. Bored. I'm bored in the morning. And I was bored. And I'm bored in the morning. And I was bored. Tigers, Quarantäne-Track, Brought in the House, natürlich ebenfalls aus Gründen TikTok-Superhit. Hier kommt Tory Lanez neu, Who Needs Love. Hip hop moving mix. Who needs love when I come around flexing? I don't need no loving from anyone of my exes. I don't need no stressing, phone call, texting. Don't kiss me, bitch, kiss my necklace. Who needs love? Hey. Baby, who needs love? Hey. I got 20/20 vision when I see her. Put up in the layout, shoot her, put up in the beer. In my denim, cause a young nigga was flexing. And if we ended early, baby girl, and it was destined. I even had to stop, answering your calls. A nigga had you trapping with the scammers and the dolls. Driving over border with the hammers in the car. When the cops pull me over, would've handed to my dolls. I mean, who needs love when the hammers in my fist? If she gon' fuck me over, give a damn about a bitch. Debit credit cards, I mean, slimming in this bitch. Don't wanna take her back, she did the damage in this bitch. Tell me, who needs love? Who needs love? Hey. When I got these diamond VVS's on my neck, big pointers all in my bezel, call it my bestie. I spent 100,000 all counting. Money made me happy every time I count it. Who needs love when I come around flexing? I don't need no loving from anyone of my exes. I don't need no stressing, phone call, texting. Don't kiss me, bitch, kiss my necklace. Who needs love? Hey. Baby, who needs love? Hey. I said I was doing wrong back when you was living right. Cool a couple minutes sitting with me on a flight. Tryna get me back, you fucking niggas out of spite. And you sitting on that nigga dick when it don't sit right. With your head to tell her, look it up. You can fuck 1,000 niggas, only thing that's finna be hurt is your pussy hoe. And if I get at it, baby girl, you know I'm superstar status. Don't you ever try to play me like a rookie though. Vivid dreams got you sitting in a mansion. Laid up in my covers while you thinking about expansion. Can't believe you even for that nigga, he a random. Had me embarrassed, tell the story to the mandem. Shawty, I ain't worried about no nigga drip, I'm dripping the best. And calling the sea so orange cause it's dripping her mess. No matter what she telling you, fuck, I dig to the best. For the drama, I put dick in the chest, yes. Cause when I got these diamond VVS's on my neck, big pointers all in my bezel, call it my bestie. I spent 100,000 all counting. Money made me happy every time I count it. Who needs love when I come around flexing? I don't need no loving from anyone of my exes. I don't need no stressing, phone call, texting. Don't kiss me, bitch, kiss my necklace. Who needs love? Don't you wanna right foot up, left foot slide, left foot up. Right for a slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey, hey. Don't you want it? Right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Black leather glove, no sequins. Buckles on the jacket, it's elite shit. Nike crossbody, got a piece in it. Gotta dance, but it's really on some street shit. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Basically, I'm saying either way, we bout to slide. Hey, can't let this one slide. Hey. Don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you the passion. It's a thriller in a trap. Where we from? Baby, don't you wanna dance with me? No, I could dance like Michael Jackson. I could give you satisfaction. And you know we out here every day with it. I'ma show you how to get it. It go right foot up, left foot slide. Left foot up,

told you who's before. I stick with the tools. I keep a Benz, some rims, and some jewels. I holla at a hoe till I got a bitch confused. She got on pay less, me, I got on Gator shoes. I'm shopping for the chillers, and the summer the cheaper. Man, it's so you can have her. When I'm done, I ain't gon' keep her. Man, bitches come and go. Ain't nigga pimpin', no. This ain't a secret, you ain't gotta keep it on the low. Bitch, shoes on me, I hear you strippin' in the street. Put my other hoes down, you get your ass beat. Now nick my bottom bitch, she always come up with my bread. The last nigga, she was whipping stitches in her head. Get your hoe out of pocket, I put a charge on the bitch. Cause I need 4 TVs and AMGs for the 6. Hoe make a pit rich, I ain't paying bitch. Catch a date, suck a dick, shit. Trick. I don't know what you heard about me. Yeah. But a bitch can't get a dollar out of me. Woo. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. Yeah. No Cadillac, no perms, you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.M.P. Every night I hear him talk the cold story ever told. Somewhere far along this road, he lost. Live Moving Mix with DJ Maxi. How could you be so heartless? Never need a bitch, I'm what a bitch need. Trying to find the one that can fix me. I've been dodging death in the 6-speed. Amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through the pussy, need a dog pound. 100 models getting faded in a compound. Trying to love me, but they never get a pulse down. Wow. Cause I'm heartless, and I'm back to my ways, cause I'm heartless. All this money and this pain got me heartless. For life, cause I'm heartless. Said I'm heartless, trying to be a better man, but I'm heartless. Never be a wedding plan, but I'm heartless. For life, cause I'm heartless. Said I'm heartless, so much pussy be falling. Hoe into a mosh pit. Tesla bill got me flying like a cockpit. Yeah, I gotta watch it. Call me up, turn that pussy to a faucet. Duffel bags full of drugs and a rocket. Sticks drunk, but he never miss a target. Photo shoots, I'm a star now. I'm talking time, rolling stone and bizarre now. Selling dreams to these girls with their guard down. 7 years I've been swimming with the sharks now. Ist 1 Live. Wir gehen in 10 Minuten live auf Facebook mit unserem großen Oster-Special hier in 1 Live Moving, nämlich heute die 1 Live Club Wohnzimmer Edition. Und Topic fängt dann an als großes Intro von 9 bis 10 mit einem Set. Ja, und erstmal die Frage an dich: Was machst du eigentlich so die letzten 4 Wochen? Auch eigentlich hat sich jetzt nicht so viel bei mir geändert. Ich bin halt viel im Studio, eigentlich sogar noch mehr als sonst und bin am Produzieren. Alles Mögliche mache ich gerade. Ich mache sogar mehrere Genres gerade als sonst, weil ich mehr Zeit habe. Echt? Rap? Ja. Ja, Rap mache ich ein bisschen, so ein paar Beats halt, ne? ja. Ein paar Techno-Sachen habe ich aus Joke mal angefangen, macht auf jeden Fall auch richtig Bock. Und natürlich mein Stuff weiter. Dein Stuff, der gerade mega erfolgreich weltweit ist. Breaking Me kommt natürlich gleich bei dir im Set. Hast du jetzt das Hit-Rezept irgendwie rausgekriegt? Wie macht man einen Welthit? Das Rezept habe ich jetzt leider immer noch nicht. dafür brauche ich vielleicht noch 10 Jahre. Aber ich glaube, selbst dann findet man das nicht. Hast du denn mitbekommen, dass sich Dieter Bohlen bei DSDS so gelobt hat für den Song? Ja, ich hab's gesehen. Er meinte, ich irgendwie von wegen, ihr braucht zu Hause hoffentlich alle eine geile Anlage, damit ihr den Bass spürt oder so, ne? Ja, und das so zeitgemäß, ich glaube, so sinngemäß, dass es halt so zeitgemäß ist, so, ne? Das ist jetzt so in den Charts und so. Das, glaube ich, hat mir, glaube ich, gut gefallen. Ah ja, ja, das freut mich auf jeden Fall. Der gute Lieder. Hat sich noch nicht bei dir gemeldet und will wie mit Capital Bra mit dir auch irgendwie einen Song machen? Das jetzt noch nicht? Nee, leider noch nicht. Oder hast du keinen Bock, mit ihm zu arbeiten vielleicht? Doch, hätte ich tatsächlich mal Bock, aber wahrscheinlich wirklich eher, also klingt jetzt blöd, weniger wegen dem Musikalischen, aber eher so wegen der Person. Einfach mal mit ihm so im Studio sein und das ist ja voll die Legende. Genau. Ne? Ja. Absolut. Total. Schön, ey, dann freue ich mich, dass wir heute Abend hier das Ding hier mit dem 1Live Club zusammen machen. Ja, und wenigstens einmal auflegen. Ich danke dir für das Gespräch und wünsche dir auch gesundheitlich, wie man so schön sagt. Alles Gute. Ja, danke. Wünsche ich dir auch.